bin ich für die Hauptstadtfinanzen verantwortlich? So pauschal würde ich es auch nicht sagen. Kann man ja wohl auch kaum vom Uckermärker erwarten. Man macht sich ja doch hier aus dieser Metropolenarroganz heraus doch die falsche Vorstellung. Tja, ich kann ja mal jemanden, der fest davon überzeugt, Metropolen seien polnische Fahrgäste in der U-Bahn. Über sowas zu lachen ist ja auch wieder Metropolenarroganz, oder? Ja. Mit genau sowas verschreckt der Berliner die Leute. So schlimm ist der Berliner auch nicht. Aber immerhin war doch Bernd auch offensichtlich verschreckt. Du, aber so eine Neurotiker sind massenhaft unterwegs. Neurotiker? Voll Verlierer der Einheit. Verlierer der Einheit? Ja, was das Arbeiten hier betrifft. Verstehe ich nicht. Wieso nicht? Du meinst, dass dieses Neurotische aus einem Mangel an Erfolg resultiert? Das ist ja im Grunde mit Arbeit übersetzbar, oder? So ein Erfolg? Ja. Aber nur weil man keine Arbeit hat, ist man doch nicht gleich Verlierer der Einheit. Geldmäßig ist es doch dann immer wieder auch ein bisschen blöde, arbeitslos zu sein, oder? Ich habe ja neulich ein Plakat von der Postbank gesehen, da stand drauf, wer arbeitet, hat keine Zeit zum Geld verdienen. Ja, aber wie denn? Das müsstest du doch wissen. Wieso muss ich das wissen? Ja, weil es da um so Wirtschaftsfinanzgeschichten und so weiter geht. Ja und? Du hattest doch angefangen von Hauptstadtverschuldung zu reden. Wo ist denn dein bevorzugtes Erfolgserlebnisgebiet? Mein bevorzugtes Erfolgserlebnisgebiet? Puh, das Ratschlagwesen vielleicht. Was war das? Wenn ich Ratschläge gebe und die befolgt werden. Guter Rat ist ja aber eigentlich... teuer. Genau. Na, das ist es doch. Wenn jemand ein Problem hat und mein teurer Rat befolgt wird, das ist doch ein Erfolg. Clever. Altruismus kann durchaus genügen, Erfolgserlebnisse einzuheimsen. Ja, das ist doch Freiheit. Man muss eigentlich nur auf die Leute mit den richtigen Problemen treffen. Ja doch, das will mir einleuchtend erscheinen. Hast du nicht mal ein Problem? Was? Ob du nicht ein Problem hast? Icke? Ja, eins, wo ich dir mal einen Ratschlag geben könnte. Kampfadern zum Beispiel. Ja. Hast du? Nö, eigentlich nicht. Oder Probleme mit dem Homebanking zum Beispiel. Nee. Du musst doch irgendwelche Probleme bestenfalls haben. Bestenfalls Schlaflosigkeit. Ja. Übersteigerter Sexualtrieb. Ja, mein Gott. So, da hört das eigentlich Schizophrenie, so ein Kram. Ist alles nicht so ergiebig. Was für ein Problem würdest du mir denn empfehlen? Naja, dass du zum Beispiel irgendeinen spezifischen Mangel verspürst. Ach so. Mangel an Zuwendung, Respekt oder irgendwie sowas. Wo kriegen Sozialhilfe? Sozialhilfe? Wieso denn Sozialhilfe? Na, überleg mal. Soll das heißen, du willst nicht mehr arbeiten gehen? Naja, nee, aber dass man mal so Auszeit nehmen kann. Ach so. Und so ein bisschen so in der sozialen Hängematte schaukeln. Und ProSieben kicken und so eben. Naja, dann würde ich dir empfehlen, erstmal zum Arzt zu gehen. Dass man irgendwie so eine Bescheinigung kriegt, die zum Bezug von Arbeitslosengeld berechtigt. Ja, genau. Ach so, das ist, aber ist das jetzt ein Rat, der, wenn er befolgt wird, dir ein Erfolgserlebnis verschafft? Ja, na klar, wenn er befolgt wird. Ja, aber den muss man ja nicht selber befolgen.